Mein Gott, was für ein Affentheater. Ein Vierteljahr ist das alles her. Paar Stunden Getümmel, Getöse, Klopperei, kochende Volksseele. Die Bauern nicht fein, die Polizei nicht fein. Und das soll sauber sortiert werden. Ich möchte wetten, Herr Bürgermeister, dieser Kommissar Tunk ist heute Morgen vom Regierungspräsidenten Temborius vergattert worden, voll auf die Bauern. Jede Aussage gegen die Polizei abschmettern, in Zweifel ziehen. Selbst diese schlaue Ratte, dieser Justizrat Streiter, ist gegen den nicht angekommen. Ach. Übereinstimmende Zeugenaussagen brachten Tunk keinen Moment ins Wackeln. Alles subjektive Eindrücke, nichts wert. Nur er konnte objektiv beurteilen. Naja. War sonst noch was? Nichts mehr. Oder so gut wie nichts. Nur der Auftritt dieses hysterischen Frauenzimmers Fräulein Herbert mit ihrem Balkonbericht. Wie sich ihre Seele krümmte beim Zusehen, wie die brutale Polizei auf die armen Bauern grausam einschlug. Und sie sich erbrechen musste. Tja, für morgen werden die Strafanträge erwartet. Dann ist alles vorbei. Die Urteile sind gesprochen, die Strafen verhängt worden. Die Altholmer Gymnasiasten haben ihre Turnhalle wieder. Bürgermeister Gareis hat es kaum interessiert, was in Volkes Namen gesprochen wurde. Es ist so gekommen, wie er es vermutete. Bestraft nur Bauernführer und Bauern. Aber nur 5 hat es getroffen. Für jeden ein paar Wochen Gefängnis auf Bewährung. Trotzdem, da keiner von der Polizei bestraft wurde... Was für ein Dummkopf da in Stolpe, denkt Gareis. Hat dieser Regierungspräsident Temborius nicht begriffen, dass wenigstens ein Beamter der Staatsmacht hätte seinen Backenstreich abkriegen müssen, um die Bauern halbwegs zu besänftigen, den Frieden im Lande vor Augen? Aber Gareis berührt das alles nicht mehr. Er ist am Packen. Immer wieder fällt sein Blick auf die Karte vom Ruhrgebiet. Zum Glück liegt Breda nicht im Zentrum. Es ist nicht weit entfernt vom westfälischen Bauernland. Wenigstens etwas, was gut tut. Du bist mal wieder der Schlauste. Du haust ab und lässt uns im Dreck sitzen. Stimmt, Herr Manzo, ich hau ab und lass euch sitzen. Und das werdet ihr noch oft sagen, die kommenden Monate und Jahre. Gareis, der ist schlau gewesen. Mist hat er gemacht und dann haut er ab. Ist doch auch so. Komm, Manzo, trink noch einen. Der en gros Kaufmann Manzo, der Kinderfreund, der so gern kleinen Mädchen heimlich beim Pullern zuguckt. Er hat sich zu Gareis hingeschlichen. Beide sind alles andere als dicke Freunde, aber beide haben einander immer gebraucht. Die Altholmer Kaufleute, den gewieften Bürgermeister und Gareis die Kaufleute mit ihren Steuern in die Stadtkasse. Aber nach dem Prozess ist nicht die Erlösung gekommen. Der Bauernboykott gegen Altholm ist nicht vorbei. Ein ratloser, hilfloser Manzo sieht ohne Gareis seine Felle davonschwimmen. In 2 Wochen sind Kommunalwahlen. Aufgespielt hat er sich vor seinen Leuten als der große Versöhnungspolitiker. Und was nun? Wie viel brauchst du, damit die Bauern ein bisschen brav werden? 25.000. Prost, Manzo. Hoffentlich kriegst du mit deinen 25.000 die Bauernführer herum. Dass denen ihre Bauern parieren, wenn sie befehlen, der Boykott ist alle. Du wirst ja sehen. Wie viel hast du denn schon zusammen? 465. Der Boykott hat sie doch alle schwer getroffen. Weißt du denn nicht, wie ich das Geld zusammenkriegen könnte? Oh, vielleicht. Weißt du, Manzo, du fängst die Sache am völlig falschen Ende an. Du kannst die Versöhnung haben ohne jeden Pfennig. Fahr aufs Land und rede mit den Bauern. Du kriegst von mir den Namen von den Vernünftigen, mit denen sich reden lässt. Na danke, dass die mich rausschmeißen und verdreschen. Dann klappere weiter mit deiner Sammelbüchse. Was seid ihr für Idioten? Man könnte heulen.